Meine Meinung zu ADHS-Medikamenten. Wenn dein Kind Schmerzen hat, gibst du ihm Schmerzmittel. Wenn es Fieber hat, gibst du Fiebersaft. Wenn es eine chronische Erkrankung hat, zum Beispiel Bluthochdruck oder Asthma, bekommt es selbstverständlich Medikamente. Warum also zögern so viele Eltern, wenn es um ADHS geht? ADHS ist kein Erziehungsproblem. Es ist eine neurologische Störung. Und Medikamente können dem Gehirn helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wer seinem Kind diese Chance verweigert, ohne sie überhaupt geprüft zu haben, verweigert vielleicht die Hilfe, die den größten Unterschied machen könnte. Es geht nicht darum, dein Kind ruhig zu stellen. Es geht darum, ihm Luft zum Atmen, Konzentration und Selbstvertrauen zurückzugeben. Medikamente sind kein Zeichen von Versagen, sondern von Verantwortung und Fürsorge.